Ich bin Berliner, was kann schöner sein? Ein stolzer Deutscher und kein Türkenschwein. Da wenn ich meine Stadt heute sehe, da tut es mir im Herzen weh. Alle Gangs ziehen durch die Nacht. Was habt ihr aus Berlin gemacht? Berlin, bleib deutsch! Besatzer kamen und verschwanden. Und auf Kanaken, Parasiten, lassen wir uns nicht länger bieten. Türken, Pack und Scheiß den an. Raus aus unserer schönen Stadt. Berlin, läuft durch! Ich die alten Fotos vor, vom Fackelzug durchs Brandenburger Tor. Braune Kolonnen im lodernden Schein, genauso wird's bald wieder sein. Wenn all die Not ein Ende hat, für Großdeutschlands Reichshauptstadt. Berlin, bleib da!